1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 live 4. Bevor ich mit meiner Sendung beginne, vielleicht ganz kurz der Hinweis: Der geschätzte Kollege Jürgen Domian ist kurzfristig erkrankt, sodass das 1 live Talkradio mit Jürgen Domian an dieser Stelle, die meisten von euch werden das wissen, macht Jürgen immer einen Teaser hin auf seine Sendung, dass das 1 live Talkradio mit Jürgen Domian heute ab 1 Uhr eben entfallen muss. Meine Sendung hier heute trägt den Titel Spot Festival Aarhus, Dänemark 2014. My flight and trust is locked away and lost. Festival Aarhus, Dänemark 2014. Die insgesamt 20. Ausgabe des Festivals mit rund 165 Konzerten an 2 Tagen. Auf grob geschätzt 20 Bühnen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein alter Güterbahnhof, ein monströses Konzerthaus namens Musikhüsset mit gleich mehreren Konzertsälen und einem riesigen Foyer, auch das bestückt mit 2 Bühnen. Dazu ein Kongresszentrum und natürlich auch traditionelle Clubs mit einer Kapazität für geschätzt jeweils 400 Besucher. Rund 6.000 bis 7.000 Gäste, viele davon aus dem Ausland, sogenannte Professionelle. Delegierte, denen Popmusik aus Skandinavien, vor allem natürlich aus Dänemark, wie in all den Jahren zuvor, ans Herz gelegt wird. Die meisten Bands, Künstler, sind für jemanden wie mich Neuland. Und das, obwohl ich angeblich, wie mir jemand peinlich genau vorrechnet, bereits zum 8. Mal in Serie hier sein soll. Metal, Elektropop, Postrock, Kraftwerkmusik im jazzigen Big Band Sound, lokale Rapmusik, Singer-Songwriter, stilistisch ist erneut alles da, was ich am Ende, wenn alles gut läuft, als Popmusik made in Skandinavien eben auch anderswo vermarkten lässt. Etwa hier bei uns in Deutschland. Medina, Alphabeat, Mö, Icona Pop, When Saints Go Machine und viele andere aus jüngerer Vergangenheit lassen grüßen. Zur Sache. Die Singer-Songwriter haben es schwer, denn an die anrührende Intensität der jungen Schwedin Sumi, eingangs gehört, lässt sich nun einmal kaum heranreichen. Am ehesten mag das noch dem Dänen Christian Finne Christensen gelingen, den wir als Chorus Grant, so nennt er sich, im Verlauf noch hören werden. Ansonsten fällt auf, viele Bands arbeiten mit fluoreszierenden elektronischen Klängen, ausgeklügelt synkopischen Beats, hellen und bisweilen vielstimmigen, beseelt wirkenden Gesangspassagen. Nennen wir es, vertraut, einfach Dream Pop. Auffällig für mich die noch völlig unbekannte Band Lowly aus Dänemark, sowie, wenn man so will, gute alte Bekannte, Tree Fight for Sunlight, deren neues Album bald erscheinen soll. Zunächst Lowly. Thank you. Spotfestival Aarhus, Dänemark 2014. Im Vorfeld des Festivals schreiben Plattenfirmen und Verlage ihre Rundmails, um diese oder jene Band zu empfehlen. Unter ihnen auch die dänische Verlagsfrau Kira Juhl, die ich deshalb schätze, weil ich bei ihr stets das Gefühl habe, sie würde für ihre Schützlinge notfalls auch durchs Feuer gehen. Drei Künstler aus ihrem Stall, schrieb Kira, seien diesmal ein absolutes Muss. Nun ja, ich wusste gleich, das war nie und nimmer zu schaffen. Um für den Fall, dass sie mir über den Weg laufen würde. Und genau das passierte. Im Rathaus der Stadt, wo der Bürgermeister die ausländischen Gäste am frühen Freitagmorgen zu einem kurzen Beisammensein eingeladen hatte, um für diesen Fall also nicht mit völlig leeren Händen ihr gegenüber dazustehen, entschloss ich mich, mir zumindest einen ihrer Acts live anzuschauen. Aber welchen? Am besten den, der gerade auf dem Weg liegt. Ich passiere also das Scandinavian Congress Center, diesen gläsernen Gebäudekoloss, und biege dort nach rechts in die Konzerthalle. Gut 2000 Leute etwa stehen da bereits. Ich erwarte nichts und bekomme, wenn nicht alles, so doch verdammt viel. Julia's Moon sind eine blutjunge Popband aus Kopenhagen. Die Musiker tragen schillernde Fantasiekostüme, ihr Sound ist definitiv 80er-Jahre-like, schwülstiger Synthie-Pop der Marke Jan Hammer trifft da auf eine Art von Black Funk. Und wohin ich mich auch drehe, ich schaue in restlos glückliche Gesichter. Julia's Moon. Even if I try to tonight. fun if you don't care. Feel the light beneath the sun. A little dream for the lucky ones. But if you don't cry, I'll take you dancing. But if you will die, I'll answer yes in the disco. Now, in your sad, easy, now it's time. Oh, no. Festival Aarhus, Dänemark 2014. Dänische Bands, die sich deutsche Namen verpassen. Woran liegt das? Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Da ist einmal die famos erschütternde Band Kellermensch und eben auch das Trio Blaue Blume. Gerade gehört mit einer Poesie, die mich, die uns in einem der Konzertsäle des Musikhauses zutiefst berührt. Sänger Jonas erinnert mich mit seinen sprunghaften Gesangsmelodien bisweilen an den frühen Peter Gabriel mit seiner Band Genesis. Das ist gewagt, zugegeben. Die Band zelebriert derweil einen voluminösen Shoegazer-Sound, der Vergleiche mit Größen wie etwa Slowdive nicht scheuen muss. Kurz, eine fantastische Band, ein echtes Highlight. Spotfestival Aarhus, Dänemark 2014. Einheimische Verlage und Agenturen haben tagsüber zum lockeren Stelldich eingeladen. Dosenbier, Würstchen, belegte Brote und so weiter. Smalltalk. Hier etwa in der Fair Bar in der Nörrer Allee. Gastgeber ist eine Booking- und Promotion-Agentur namens Colossal. Möglicherweise auch Kolossal. Einer der Inhaber ist Christoph. Aufgewachsen in Husum, Besuch einer deutsch-dänischen Schule bei Flensburg, dann Berlin, jetzt Kopenhagen. Eine ganze Reihe von Instrumentalbands betreut er, darunter auch die Southern Gothic Tales hier im Hintergrund. Neben mir sitzt Anna Liddell, 27 Jahre alt. Sie ist in Aarhus aufgewachsen, jetzt lebt sie in Kopenhagen, wie 2 Millionen der insgesamt 5 Millionen Dänen auch. Früher war das hier eher ein Jazzclub, sagst du. Sonst hat sich nichts groß geändert. Anna singt. Gemeinsam mit dem Dänen Henrik Marstall, er Ende 40, bildet sie das Duo Master Liddell. Die beiden werden hier auf dem Spot nicht spielen. Sie besuchen es. Getroffen haben wir uns am frühen Nachmittag in einem Café, 2 Straßen entfernt von hier in der Westergade. Dort haben die beiden mir ihr Debütalbum in die Hand gedrückt. D.I.T. Do It Together, so heißt es. Auflage 500 Stück. Kennengelernt habe ich Anna und Henrik im letzten Jahr, eben dort in diesem Café. Seitdem sind die zwei mein absoluter Geheimtipp in Sachen Popmusik aus Dänemark. When I feel depressed, Spotfestival Aarhus, Dänemark 2014. Das gerade gehörte Island-Trio Work habe ich am Donnerstagabend im kleinen Empfangsraum des Hotels Cabin in der Innenstadt von Aarhus kennengelernt. Hi, where are you from? Woher kommt ihr? Ein Wort gab das andere. Mani, der Manager der drei, drückte mir am Ende eine EP der Gruppe in die Hand. Ich bedankte mich und verzog mich erst einmal aufs Zimmer. Nicht viel größer übrigens als, sagen wir, die Fläche zweier zusammengerückter Küchentische. Dafür aber zentral, direkt an der Gracht, wo sich auch die ganzen Bars der Stadt befinden. 500 Kronen die Nacht, das sind etwa 70 Euro. Die Hälfte des Hotels wurde soeben abgerissen. 200 neue Zimmer sollen da angebaut werden. Dann sind wir das größte Hotel der Stadt, strahlt das junge Mädchen an der Rezeption. Mit den kleinsten Zimmern. Ich lächle sie an. Die Leute sagen immer, in Dänemark sei das Bier verdammt teuer. Stimmt. Der Kaffee übrigens ist es auch. Zumindest oben am Bahnhof in Siegfrieds Kaffeebar. Für eine Tasse kannst du da locker auch mal 8 Euro bezahlen. Dafür ist ein längeres Beratungsgespräch inklusive. Und auch das Brühen kann seine Zeit dauern. Nun ja, bei Siegfried ist Kaffee eine Wissenschaft. 40 Sorten, grob geschätzt, bietet er an. Der Plattenladen ganz in der Nähe ist verschwunden. Musik in Dänemark wird so etwa 70% inzwischen im Netz gekauft, digital. Im Gegensatz etwa zu Deutschland oder auch Belgien. In einem Hinterhof in der Westergarde, strahlender Sonnenschein, Nachmittag, stehen einige Belgier zusammen. Irgendwer hat eingeladen, Dosenbier, Würstchen, belegte Brote, sogar eine kleine Bühne steht hinten an der Mauer. Der Kopenhagener Sekuya pendelt dort zwischen grandioser Beat-Science und Post, Dubstep, R&B der Marke Sohn. Seine aktuelle EP Trips ist vor kurzem auf dem Kölner Label Up My Alley erschienen. Zu den Belgiern gesellt sich nun ein hagerer, mittelgroßer Kerl mit mittellangem, blonden Haar. Verdammt, den kenne ich doch, das ist doch... Meine Güte, denke ich, bestimmt 5 Jahre habe ich den nicht gesehen. Jetzt gerate auch ich in sein Blickfeld, keine Frage, wir kennen uns. Where are you from? Woher kommst du? Fragt ihn gerade ein Belgier und liefert die Antwort versuchsweise gleich mit. Cologne? No, sagt der hagere Blonde nun. I'm from Peking. Der hagere Blonde, Mitte, Ende 20 etwa, vor etlichen Jahren habe ich ihn bei einem Konzert in Köln kennengelernt. Er stellte mir seine damalige Freundin vor, eine junge Frau aus den USA. Als ich ihn ein Jahr später wieder traf, war die Beziehung mit der Amerikanerin freilich in die Brüche gegangen. Ich bin jetzt mit einer Chinesin zusammen, erzählte er mir, Philipp übrigens sein Name. Und sie, Helen Feng, Sängerin einer chinesischen Band, The Pet Conspiracy. Ich sah die Gruppe damals im Kölner Club Studio 672. Als Zugabe spielte sie Cherry Cherry Lady von Modern Talking. Der Laden tobte. Und nun, Philipp und Helen leben inzwischen in Peking. Sie ist Sängerin der neuen Gruppe Nova Heart, wir hören die hier noch im Hintergrund. Er verdingt sich als Booker, holte in der Vergangenheit Hot Chip oder auch die Berliner Brandbrauer Frick nach Peking. Hier auf dem Spot ist er eingeladen, sich insbesondere dänische Bands anzuschauen, die in China womöglich punkten können. Wer könnte das sein? Vielleicht analog zu den Scorpions und deren damaligem Durchbruch in Japan die hier? Taffe Jungs sind das, die gleich kommen werden. Harten Rock und schwülstige Balladen haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Eine dänische Band. In Deutschland hat man ihnen vor kurzem gesagt, geht erstmal nach England. In England hat man ihnen gesagt, geht erstmal in die USA und wenn ihr da was reist, könnt ihr gerne wiederkommen. Haben sie gemacht, waren in Los Angeles. Ein deutscher Besucher hier auf dem Spot hat sie dort gesehen. Auf der Messe, / dem Festival MusExpo, eben in Los Angeles. Was mit denen da passiert, habe ich in 9 Jahren nicht erlebt, sagt er. Die gehen da sowas von durch die Decke. Die Vergleiche reichen von Mötley Crüe über Jane's Addiction bis hin zu Guns N' Roses. Die spinnen, die Amis, die sind ja irre, sage ich. Wobei ich nur zu gut weiß, am Ende des Tages habe ich mit meinen Einschätzungen in aller Regel eh komplett daneben gelegen. Here they are. Hier sind sie aus Dänemark. Go, go, Berlin. Festival Aarhus, Dänemark 2014. Wenn wir von Go Go Berlin sprechen, müssen wir auch von Stefan sprechen, Stefan Fartius. Er ist der Manager der Band und hält mit einem Partner die Verlagsrechte. Heartbeat Music heißt die Company. Den Stefan mochte ich von Anfang an. Der ist, um es kurz zu machen, ein cooler Typ. Und auch innerhalb größerer Menschenmengen, wie hier unten am Fluss wo die Bäume stehen, Hello Again. Es ist eine dieser Frühstückspartys im Rücken der beiden eng aneinanderliegenden Clubs Atlas und Vauxhall. Hier erblickt man Stefan sofort. Denn um ehrlich zu sein, mehr Bart geht kaum. Und wie ein Mantra trägt er, kommt die Rede auf seine Lieblinge von Go Go Berlin, die Gewissheit mit sich herum und spricht sie auch aus, This band will be massive. Derweil machen sich drei junge Kerle aus Odense in einem kleinen Zelt auf der Wiese bereit für einen Akustik-Gig. Später am Nachmittag werden sie mit 20-köpfigem Chor einige Meter weiter auf der Bühne des Vauxhall Clubs stehen. Die Band ist vergleichsweise neu. Ein Album, Fehlanzeige. Einige Demo-Aufnahmen, die gibt es. Stefan drückt sie mir in die Hand. Doch wie auch immer, ein kleines Festival vom Niederrhein. Haldern, klar, wer sonst, so gehen die Gerüchte, hat die Band bereits fest im Visier. Von der im Übrigen zu sagen ist, bei den drei Musikern geht sogar noch ein wenig mehr Bart als bei ihrem Verleger Stefan. Hier aber nun lege ich mich endgültig fest. Das ist das Ende der Fahnenstange. Mehr Bart geht nun wirklich nicht. Benannt nach dem berühmten Album der Beatles sind hier The White Album. This time, and whether it's fact or fascination, I said whether it's fact or imagination, we still have a long ride home. Whenever we go out, happy to know that there's always the long ride home. And I buried in their yard things I should have put in postcards. Now, like members of a record club, we look forward to the annual piece of mail. Whenever we go, I'm happy to know that there's always the long ride. Festival Aarhus, Dänemark 2014. Gerade gehört der Däne Chorus Grant, der mich hier fast ein wenig an den Amerikaner Bill Callahan erinnert. Im letzten Jahr geriet sein Auftritt mit dem When Saints Go Machine Frontmann Nikolai Wonsild als Cancer zu einem der Festival-Highlights. Highlight? Das ist in diesem Jahr sicher auch der Auftritt des Dänen-Duos Kill Jay. Sie, Jay, singt, er, Kill, produziert die Musik, die sich im opulent, abstrakten, elektronischen R&B, im Post-Dubstep einrichtet und die Macher des Kölner CO Pop Festivals bewogen hat, das Duo umgehend für das diesjährige Festival im August zu verpflichten. What a bloody and beautiful salvo. Spotfestival Aarhus, Dänemark 2014. Und wieder einmal heißt es Hello Again, dort am Fluss, wo die Bäume stehen. Das hier ist Nicolas vom britischen Warp-Label und neben ihm steht der Tourmanager des Finnen Jaakko Aino Kalevi, dessen Name ich als Peter erinnere. Etwas weiter hinten steht Lars vom Hamburger Label Audiolied, der mit Frau und Sohn angereist ist. Der Kleine turnt am Wasser herum und füttert die Enten mit Äpfeln. Ja, dänische Enten fressen Äpfel. Hey, was ist mit deutscher Musik, fragt Nicolas vom Warp-Label mich und ich erwähne ein Paket mit Hamburger Bands, welches mit Unterstützung des Rock City Büros aus Hamburg hier auf das Festival gebucht worden ist. Die wunderbare Television, Audio Leads, Fuck Art, Let's Dance und Tusk, eine Band, die gut, zügig und recht melodisch Lieder schrammelt, in denen es auch um den eigenen Schlagzeuger geht und darüber, wie er von seinem Heimatdorf Burlage aus in die große weite Welt gezogen ist, nach Hamburg eben. What is Burlage? Fragt Peter aus London mich nun, der Manager des Finnen Kalevi. Ich versuche Burlage zu erklären. Small Village, so in der Art. Woraufhin Peter mich unvermittelt fragt, was eigentlich aus Peter Schilling geworden sei. Wie kommst du denn auf den, frage ich zurück. Peter berichtet, er habe in einem Krämerladen im polnischen Hinterland vor Jahren ein paar deutsche Singles gekauft, darunter auch Peter Schilling mit seinem Hit Major Tom. Ein fantastischer Song, sagt Peter nun, mein absoluter deutscher Lieblingssong. Tja, sage ich, nachdem ich meine Überraschung überwunden habe, das waren noch Zeiten. Und lasse nicht unerwähnt, dass mir zuletzt ein Bild des Franz Ferdinand-Gitarristen Nick McCarthy zugespielt worden sei, auf dem der einen Hoodie mit unübersehbar selbstgefertigtem Schriftzug trage. Klar und deutlich zu erkennen, Geier Sturzflug. Geier what? Erkundigt sich nun Nicolas vom Warp-Label. Wenn du auf dem Dach stehst und das Haus bricht so zusammen, dass du am Ende im Keller landest, dann ist das ein Sturzflug. So versuche ich es zu erklären. Und dann, das füge ich an dieser Stelle einfach mal hinzu, bist du ein Kellermensch. Gute Nacht.